nichts als schwer zu sehen. Es war gemütlich in der Höhle, man musste nicht den Sinn verstehen. Nur deine Bauch bewegen, ich konnte deine Stimme hören. Du wickelt mich mit eurer Wärme, beschützt mich. Versteht mich und Sprache. Sie holten mich aus meiner Höhle, Geräusche drängten sich um mich. Das Licht war hell und grausam, Gedanken übertrugen sich. Ich musste schreien. Steht mich ohne Sprache. Und dann kam die große Welt und die Option zum Wählen. Die Wertung durch die Meinung und Sätze zum Durchdenken. Die Steine, die mich trafen, waren nie ein. Stürzte und ich tauchte, sie ließ an mich mit mir.